Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 20. Die Cache-Frequenz, schöne Grüße an dieser Stelle, hat es bereits thematisiert. Es gibt viele Neulinge bei der Dosensuche, die zum Teil nicht wissen, wie man sich logtechnisch korrekt verhält. Naja, wobei dieses logtechnisch korrekte Verhalten ist ja wieder diese Altcacher-Norm. Du musst das so und so machen. Wenn du das anders machst, ist das nicht in Ordnung. Ja, es beruht zum Teil auf Unwissenheit. Aber nein, nur weil das die Altcacher machen, müssen das die Neocacher nicht auch so tun. Einfache Geschichte, da kommt einer, sucht eine Dose und kriegt sie nicht auf. Was schreibt er? Need Maintenance? Ich krieg die Dose nicht auf. Oder vielleicht DNF? Ich krieg die Dose nicht auf und kann mich nicht ins Logbuch eintragen. Oder es kommt ein Neucacher an den Cache, macht die Dose auf, es ist kein Stift in der Dose, der Neucacher prangert das an und schreibt, Need Maintenance, ist kein Stift drin. Jetzt gibt es zwei Sorten von Ownern. Der eine schreibt den Cacher an, erklärt ihm sachlich das Problem und schreibt ihm gegebenenfalls sogar, wie es richtig geht. Sorte 2 löscht das Log, geht in ein Forum, grüne Hölle, Fratzenbuch, vollkommen egal, macht einen riesen Zenober das Wahnsinnsfass auf, vielleicht sogar im Listing selbst und eskaliert völlig. Regt sich drüber auf, wie kann man denn nur und diese Neucacher und überhaupt und alles falsch, wie er eben so ist. Was ist der korrekte Weg? Wie sollte man miteinander umgehen? Ich gehe davon aus, den meisten Hörern ist völlig klar, dass sachliche Hilfestellung am ehesten zielführend ist, aber zu was? Sich den möglicherweise auch falschen Gepflogenheiten der gegebenenfalls elitären Altcacher anzupassen? Manchmal stößt die Hilfe, die man Neulingen angedeihen lassen möchte, nicht nur auf taube Ohren, sondern sie bekommen sie auch noch in den falschen Hals. Es folgt ein Einspieler aus dem Sommer 2011, als sich Herr Tünnes und meine Wenigkeit über einen solchen Fall unterhalten haben. Sie haben Kenny getötet, die Schweine. Wen? Du guckst nicht South Park? Nee. Habe ich früher mal geguckt. Das ist so ein Standardspruch. Also der Kenny, das ist so ein Kapuzenkind. Der hat immer ja einen Parker an und Kapuze geschlossen und nuschelt und der wird eigentlich jedes Mal getötet. Aha. Und daraufhin sagen die anderen, sie haben Kenny getötet, die Schweine und ja, das war's. Das ist so der Running Gag da. Und da wir ja hier wegen Schweinen sitzen, ne? Ja. Vielleicht heißt sogar eins Kenny, wer weiß das schon. Das wissen wir nicht. Aber da hinten ist eine schöne Schneise, da kommen die bestimmt gleich durch. Ja. Dauert noch, ist noch ein bisschen hell. Mhm. Aber so in einer Stunde, ich glaube, da haben wir gute Chancen. Ja. Und ich glaube, ganze Stunde werden wir nicht brauchen, ne? Meinst du nicht? Nee. Geht schneller? Denk ich nicht. Ja, aber bis die rauskommen, bis sie wach werden. Nein, ich sag mit unserem Podcast, wenn wir keine Stunde überbrücken können. Ach so, ja. Aber müssen wir ja auch nicht. Nee. Wir wollen ja auch die Schweine nicht totquatschen. Genau. Und für eine Stunde sind andere zuständig. Ja? Ja. Ja. Wobei, da waren in letzter Zeit ja auch Sachen, die liefen ja weitaus länger. Ja, aber eine Stunde die Leute langweilen mit unserem Gesabber, das macht doch keinen Spaß. Hörst du, wie die Grillen zirpen? Ich höre, wie die blöden Autos hier rumrasen. Das auch. Aber die Grillen zirpen auch, das stimmt. Mhm. Tja. Ganz schön elitär, was wir hier machen, wa? Elitär? Immer zu elitär, da könnte ich dir was erzählen. Aber ich habe da was vorbereitet. Nee. Doch, ich hab heute mal anlässlich des Tages mal wieder was zum Vorlesen TJ, mitgebracht. Hast ich dich vorbereitet? Ich habe was zum Vorlesen mitgebracht. Ja. Oh, ja. Mir ist nämlich was zugetragen worden. Komm, wir spielen jetzt Musik ein. Nein, komm, mach mal. Running Gag. Ich bin auch ruhig. Pass auf, also es geht darum, es geht also um einen Mail-Kontakt, E-Mail-Kontakt von frustrierten Cachern an einem einfachen Cache mit dem Owner. Und das lese ich dir mal vor. Das habe ich so bekommen. Ich fand das so lustig. Ich musste das mal ausdrucken. Mail 1. Komm gerade frustig zum zweiten Mal aus dem Kasch. Trotz Hinweis und Spoilerbild nichts zu finden. Kann man zu Station noch einen etwas genaueren Hinweis als Ilex und Moos bekommen? Steine waren da nämlich überhaupt keine. Wie viel Meter muss man denn in den Wald hineingehen? Ilex und Moos, Steine waren da überhaupt keine? Hm? Wir sind zwar erst Anfänger, haben aber bis jetzt alle anderen Caches gefunden. Ich dachte, Cachen soll Spaß machen und man muss nicht den halben Wald umgraben. Wir sind enttäuscht, Cacherin. Also die heißt nicht so, aber ich sag das jetzt mal, ne? So Cacherin und Ownerin. Mail 2, das war dann der Nachtrag. Station 2 meine ich natürlich. Jetzt kommt die Antwort-Mail, die erste. Hallo Cacherin. Es tut mir leid, dass ihr gefrustet seid. Wenn ihr den Weg nach Station 1 unten rechts abgebogen seid, geht es nach ein paar Metern rechts den Hang hoch. Dort ist der Ilex-Strauch. Vielleicht habt ihr aber auch einen Rechenfehler. Viele Grüße, Owner. Mail 4. Also, das hilft uns nicht wirklich weiter. Ist es vielleicht möglich, dass sich jemand einen Scherz erlaubt hat und die Früchte in der Dose mit den Koordinaten ausgetauscht hat? Der Weg von Station 1 zu Station 2 beträgt mit den Koordinaten in der ersten Dose an die 2 Kilometer. Kam uns irgendwie lang vor. In der ersten Dose sind 2 Früchte mit den Zahlen N-Zahl und E-Zahl. Die haben wir ans jeweilige Ende der Koordinaten getan. Wenn das bis hier nicht richtig ist, sind wir halt einfach zu blöd zum Suchen oder unser Handy ist zu ungenau. Gruß Cacherin. Aha. Mail 5. Antwort. Hallo Cacherin. Anmerkung. Eine E-Mail mit Hallo zu beginnen ist ein Akt der Höflichkeit. Da ihr in eurer vorherigen E-Mail darauf aufmerksam machtet, dass ihr noch nicht lange dabei seid, erlaube ich mir einige Hinweise, die Probleme mit eurem neuen Hobby vorbeugen werden. Es bleibt euch überlassen, sie zu beherzigen oder zu ignorieren. Grundsätzlich ist dieser Cache nicht sonderlich kompliziert oder schwer zu lösen. Als wir vor x Jahren mit diesem Hobby begonnen haben, war der durchschnittliche Cache in dieser Region schwerer zu finden. Man benötigte zuweilen mehrere Anläufe. Allerdings war dies kein Grund zur Klage, sondern eine Herausforderung. Wenn mehrere Anläufe nicht mit Erfolg beschieden waren, wandte man sich höflich an den Owner. Dieser half in der Regel mit einem Hinweis, ohne zu viel zu verraten. Das heißt noch lange nicht, dass jemand zu dumm ist. Es bedeutet lediglich, dass er anders denkt als der Owner. Anmerkung: Eure Art der Kommunikation wird vielen alten Hasen übel aufstoßen. Ich würde mich um mehr Höflichkeit bemühen. Ein Handy ist ureigentlich zum Telefonieren gedacht. Die Annahme, dass es mit seiner Genauigkeit an ein hochwertiges GPSR heranreicht, ist gegebenenfalls irrig. Hier solltet ihr mit größeren Abweichungen rechnen. Wenn Spaß für euch bedeutet, ohne langes Nachzudenken und ohne lange Suche zum Final zu gelangen, solltet ihr euch zudem nicht mit Multicaches beschäftigen, die mit einer D-Wertung größer 1,5 ausgewiesen sind. Nun zu meinem Cache. Der Cache ist bislang 74 Mal gefunden worden. Manche Sucher haben mehrere Anläufe benötigt. Einige haben mich kontaktiert. In der Beschreibung steht deutlich, dass sich die Stationen zwischen 1 und 10 Metern vom Weg entfernt befinden. Übliche Anmerkung meines Mannes: Wer lesen kann und das auch tut, ist klar im Vorteil. Eine Methode, eine Koordinate für die nächste Station zu erhalten, kann der Austausch der Ziffern sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Werte zu addieren bzw. zu subtrahieren. Auf der einen Frucht steht N-Zahl. Hier ist also von den Nachkommastellen der Wert Zahl zu subtrahieren. Ich hoffe, euch damit weitergeholfen zu haben. Wenn nicht, könnt ihr euch gern nochmals melden. Und nochmal: Geocaching ist ein Hobby, das oftmals eine extreme Herausforderung an Körper und oder Geist stellen kann. Diesbezügliche Anmerkungen der Owner sollten ernst genommen werden. Die Difficulty- oder Terrainwertung ist dabei äußerst subjektiv, in abhängig zur Erfahrung des Owners gehalten und niemals ein Garant für die tatsächlich persönlich gefühlten Verhältnisse, die mit Verlaub auch von Region zu Region unterschiedlich ausgelegt werden. Ein T4,5er Klettercache ist in Bayern eine gute 3. Ich empfehle gegebenenfalls einmal einen Stammtisch, zum Beispiel in Ort, zu besuchen und mit Gleichgesinnten zu sprechen. Dies kann sehr hilfreich sein. Viele Grüße, Ownerin. Habt ihr da echt den Klugscheißer-Modus eingeschaltet? Jetzt kommt letzte Mail. Oh. Hallihallo, Ownerin. Ein Bonus-Hallo für das Fehlende vom letzten Mal. Mit dem Hallo am Anfang muss ich dir natürlich recht geben. Mein Fehler. Aber meine Art zu kommunizieren ist frontal und direkt. So bin ich. Ich war dir gegenüber nicht beleidigend und bin halt gerade heraus, wenn ich sage, ich bin gefrustet. Da können alte Hasen meinen, was sie wollen. Ich wende mich ja an dich. Anmerkung der Redaktion, offensichtlich schlipstragende Häsin. Ich habe vorher die Kommentare der anderen Finder gelesen und bin mir naiverweise nichts dabei gedacht. Wenn die selbsternannten Experten des Geocaching sich sofort angemacht fühlen, dann ist dieser elitäre Club der Geocacher wohl in keinster Weise kritikfähig. Da muss ich unser neues Hobby wohl überdenken, wenn man als Anfänger nach 2 Stunden Suchen noch nicht mal gefrustet sein darf. Die Koordinaten von mir, bei denen ich fälschlicherweise nur die letzten 3 ausgetauscht hatte, lagen dummerweise genau am Weg und dummerweise wuchs dort auch Ilex. Ich will mich nicht streiten, zu dem ich dich kenne. Aber wenn ihr alle Anfänger so behandelt, dann bleibt ihr elitär. Aber das ist ja wohl auch euer Ziel, Cacherin. Fazit? Tja. Fazit? Oh, oh, oh. Ja. Ja, so ist das. Wenn Leute nett und freundlich anderen Leuten mal sagen wollen, wie sie vielleicht besser mit der Sache klarkommen können. Ne? Das ist nicht gewünscht. Tja. Da macht man sich Mühe und schreibt tausende von Worte, um Leuten eine Hilfe zu sein. Und dann fühlt man sich angemacht. Tja, so sind sie. Wenn du E-Mails geschrieben hast, bist du aber auch ganz schön provokant unterwegs. Ja, und? Elitärer Kreis. Kascher. Ja, siehste? Altkascher sind der elitäre Kreis. Wann ist man denn ein Altkascher? Keine Ahnung. Siehst du? Ich weiß es nicht, du. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob man das mit der Anzahl der Funde oder mit der Anzahl der Jahren der Erfahrung klar machen kann. Ich denke, da spielt irgendwo beides zusammen. Was die Cacherin da angesprochen hat mit den Hints, hat sie ja recht. Die Hints müssten viel eindeutiger sein. Es vermeidet eine Menge Schaden. Ja gut, was jetzt fehlen würde, wäre mal die Beschreibung zu lesen. Ne? Ach so. Und die Beschreibung, da steht eigentlich ganz genau drin, wieso, warum, weshalb und wie weit vom Weg. Und aber auffällig ist aber ja schon, Beschreibung muss man natürlich lesen. Ja, dass Hints nicht wirklich beachtet werden. Und wenn du eine Steinmauer hast und du schreibst in Stein, dann hilft das nicht weiter. Dann wird die Steinmauer zerlegt. Das war vor 3-4 Jahren nicht ganz so, weil es einfach nicht so viele waren. Aber heute ist er ja richtig ran. Da muss man höllisch aufpassen, weil du einfach viel zu viel die Umwelt kaputt machst. Das ist richtig. Nicht sonderlich zielführend ist natürlich im Waldbaum. Ja, und noch besser haben wir es ja in letzter Zeit auch so. Hint, braucht ihr doch nicht wirklich, oder? Fragezeichen. Doch. Nein, das ist so als Hint verschlüsselt. Weißt du, so da fühle ich mich richtig verarscht. Die Leute brauchen einen Hint. Aber die brauchen den nicht als Hint, da schreibt man am besten direkt die Beschreibung rein. Man macht die Beschreibung eindeutig. Findet man das. Aber wenn es nicht eindeutig ist und die Leute anfangen, den Wald umzugraben und die Bäume zu schälen, um eine Dose zu finden, dann ist das nicht gut. Aber das ist ja auch schon Reizwort, ne? Was? Also, wenn ich irgendwo lese, haben wir den halben Wald umgegraben, das lässt also in meinen Augen schon den Bezug zum Hobby vermissen. Also den richtigen, auch zur Natur. Ja? Und ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt ein unbedarfter Mensch, der mit dem Geocachen selber eigentlich nichts zu tun hat, zum Beispiel ein Land- oder Forstwirt, ja, der jetzt mal festgestellt hat, so, hey, da gibt es ja dieses tolle neue Hobby Geocaching, dem die halbe Welt hinterher rennt, und ich gucke jetzt einfach mal, wo auf meinen Ländereien irgendwelche Sachen liegen und stelle dann fest, hey, da liegt ja was, und dann lese ich mir das mal so durch, weil man kann ja alle Logs öffentlich nachlesen, ne? Ohne jetzt irgendwie einen Account zu haben. Und dann steht da plötzlich, haben wir das Feld umgegraben, haben wir den Wald umgegraben, haben wir, was weiß ich, die Birke geschält, die Mauer zerlegt, die Wurzel gesprengt, alles zertreten, wir brachen durchs Unterholz. Dann kann ich mir vorstellen, dann denken die, oh Gott, was ist denn da unterwegs? Das will ich nicht auf meinem Land. Der kriegt Puls. So, apropos Puls und apropos Logs lesen. Ich schweife mal ganz kurz ab. Wir können ja wieder hier nochmal drauf zurückkommen. Wir hören, die Problematik ist nicht wirklich neu und bestand im Jahre 2011 auch schon. Was sich allerdings seitdem tatsächlich wesentlich verbessert hat, ist die GPS-Genauigkeit von Smartphones. Fazit? Was wirklich hilft, ist Reden. Und das möglichst auf einer rein sachlichen Ebene. Versucht, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. Und lieber Altcacher, bedenkt bitte immer, dass wir mit dem Spiel begonnen haben, als wir tatsächlich nur wenige waren und die Regeln in den goldenen Jahren noch lockerer auslegen konnten. Damals. TM. Kommen wir zu etwas anderem. Offensichtlich haben politische Parteien das Hobby Geocaching wiederentdeckt und füllen damit das koronale Sommerloch. So hörte ich in einem anderen Podcast über Partei X und las im Netz, dass eine andere Partei, nennen wir sie Y, nun ein Geocaching-Event vorbereitet. So sollen laut deren Webseite an 4 aufeinanderfolgenden Sonntagen Geocache-Multis veröffentlicht werden, die in örtlichen Waldgebieten als Runden zwischen 2,5 und 3,5 Kilometer Länge konzipiert sind. Die Kurzbeschreibung erläutert, dass man sein Fahrzeug an der genannten Parkkoordinate abstellen solle. Anschließend lässt man sich mittels eines GPS-Geräts zur ersten genannten Koordinate führen, wo man vor Ort einen kleinen Behälter suchen muss, der die Koordinate der nächsten Station verrät. Am Ende ist dann in Parkplatznähe die finale Box zu finden, aus der man sich gerne einige Dinge zur Belohnung mitnehmen kann. Zudem würde es als toll empfunden, wenn im vorhandenen Logbuch ein kurzer Gruß mit Fundtag und Fundzeit zurückgelassen würde. Auch solle man sich die Bonuszahl notieren. Für Juni ist ein Bonus geplant, für den man sich etwas ganz Besonderes habe einfallen lassen. Um diesen finden zu können, müssen aber alle 4 Bonuszahlen aus den Logbüchern der Caches notiert sein. Es solle sich also lohnen. Ah ja, ich hätte dazu 3 Anmerkungen. Erstens Parkkoordinate. Erste genannte Koordinate. So. Möglicherweise hatte dort jemand die falschen Berater, denn eine Koordinate nützt da wenig. Es sind vielmehr Koordinatenpaare, das heißt in unseren Breiten eine Nord- und eine Ostkoordinate. Sonst findet man eine Linie. Und die ist lang. Zweitens. Das Angebot, sich aus der finalen Dose einige Dinge mitnehmen zu können, ist gut gemeint. Ich gehe davon aus, dass sie gegebenenfalls mit Ausnahme des Logbuchs nach dem Erstfund leer sein wird. Hier ist der Frust der Nachfinder vorprogrammiert. Drittens. Warum müssen die Bonuszahlen notiert sein? Genügt es nicht, sie zu kennen? In meiner Fantasie könnte diese Gesamtidee so, aber auch ganz anders entstanden sein. Partei-Ortsgruppensitzung. Was können wir denn mal machen? Vielleicht Schirmchen aufstellen und Bälle und Fähnchen verteilen? Nee, ist doch Corona. Masken vielleicht? Nee, weißt du, was das kostet? Auch wieder wahr. Hat denn keiner eine Idee? Ich wüsste da was. Na, raus damit. Wir können eine Schatzsuche veranstalten. Was? Na, wir schicken die Leute auf Schnitzeljagd, so ganz Hightech, mit Satellitenunterstützung. Satellitenunterstützung? Weißt du, wie teuer das ist? Gar nicht, das kann jedes Handy. Ah ja? Das ist Neuland für mich. Kennst du dich damit aus? Naja, ich hab das mal probiert. Ist ganz einfach. Soweit zu meiner fiktiven Vorstellung der Sitzung, in deren Folge dieses Freizeitangebot zusammengeschustert und eingetütet worden sein könnte. Es ist alles nur in meinem Kopf. Genau wie der Inhalt der Dosen, über den ich nur spekulieren kann. Fähnchen? Kommen wir zu einem anderen Thema. Wer ist der größte Feind des gemeinen Dosensuchers? Na? Na? Da hat sicherlich jeder seine eigenen Präferenzen. Während der eine an Zweibeiner wie Jäger und Muggel denkt, empfindet der andere Blutsauger wie Mücken und Zecken gefährlicher. Letztere sind es in der Regel auch. Borreliose, FSME, die Liste der Infektionsmöglichkeiten ist lang. Ein anderes putziges Kerlchen wird allerdings gern übersehen und unterschätzt. Es handelt sich um den Eichenprozessionsspinner. Was macht ihn so interessant und wiederum doch so gefährlich? Im April-Mai schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners aus den Eiern. Die Eichen haben ausgetrieben und diese jungen Blatttriebe sind die bevorzugte Mahlzeit der Raupen. Ende Mai bis Anfang Juni bilden sich dann an den Raupen die Gifthaare. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Raupen auch ihrem Namen Ehre zu machen und bewegen sich in Prozessionen fort. An Stämmen und Ästen legen sie dann gespinstartige Nester und verpuppen sich Ende Juni, Anfang Juli, um Ende Juli, Anfang August zu schlüpfen. Heraus kommt ein unscheinbarer graubrauner Nachtfalter. Der Schmetterling an sich ist harmlos, aber seine Larven, Raupen, sind ein Problem. Denn sie entwickeln, tragen Gifthaare, die bei Menschen unter anderem folgende Symptome hervorrufen können. Punktuelle Hautrötungen, heftig juckende oder brennende Hautausschläge, Quaddeln, Bindehautentzündung, Fieber, Schwindelgefühl, Atemwegsreizung, Bronchitis, Asthma, allergischer Schock. Die Beschwerden halten sich in der Regel 2 bis 3 Wochen, manchmal jedoch länger. Die Gefahr geht also von den Haaren aus, die mit Widerhaken bestückt sind und zudem leicht brechen. So können sie zum einen durch Luftströmungen weit getragen werden, zum anderen findet man sie zuhauf auch in den Gespinstern und Nestern. Die Härchen bleiben nicht nur für den Menschen, sondern auch für Tiere etwa ein Jahr lang gefährlich. Mein Tipp? Seht ihr in der Nähe eines Caches diese Raupen und/oder ihre Hinterlassenschaften wie Nester oder Gespinste, sucht dort besser nicht. Haltet Kinder und Hunde fern und schreibt eine passende Note, um nachfolgende Cacher zu warnen. Sinnvollerweise sollte der Owner den Cache stilllegen und später verlegen, dabei an Eigenschutz denken. Beauftragtes Personal, welches in öffentlichen Parkanlagen derartige Nester oder Populationen beseitigt, trägt in der Regel Augen- und Atemschutz sowie Hand- und Vollkörperschutz. Stoßt ihr in städtischen Parks, Gärten, Kindergarten auf diese Tierchen, meldet es möglichst im Ordnungsamt. Weitere Informationen gibt es beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen oder dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. In diesem Zusammenhang, Suchhandschuhe schützen nicht nur in Piep-Ecken. Selbstverständlich ist das nur mein Kenntnisstand. Ich bin ja kein Arzt, Mediziner oder Biologe oder was weiß ich. Eichenprozessionsspinner. Und was ist wieder zu kurz gekommen? Die Zecke. Nicht zu kurz gekommen sind die Zecken allerdings in einem Magazin für die Dosensuche. Darin steht, FSME-Erkrankung durch Zeckenstich. Ähnlich wie Nanocaches sind Zecken winzig, aber haben es in sich. Ach so, Zecken sind ähnlich groß wie Nanocaches? Abgesehen davon, dass Nanocaches Mikros sind, sind sie in der Regel kleiner als Filmdosen. Ich habe sie dennoch mal netzeruiert und bin auf Folgendes gestoßen. Nachfolgend 3 Zitate aus Fundstellen. 1. Durch einen Dichtungsring ist der Nano wasserdicht. Höhe 15 mm, Durchmesser 11 mm. 2. Nano-Caches sind besonders kleine Cache-Behälter in Größe eines Fingerhutes oder kleiner. 3. Durchmesser ca. 1,2 cm, Höhe ca. 2,2 cm. Wenn ich mir nun vorstelle, einer Zecke in der Größe eines Fingerhuts zu begegnen, würde ich mir Sorgen machen, denn das wäre eine sogenannte Hyalomma-Zecke und die wartet nicht an Gräsern und Sträuchern auf den potenziellen Wirt, der sie abstreift. Nein, diese Zeckenart lauert in Erdlöchern und reagiert auf Erschütterungen des Bodens. Sobald sie solche wahrnehmen, laufen sie flink wie Spinnen auf ihre Beute zu. Erwachsene Hyalomma-Zecken sollen ohne Blut gesaugt zu haben bis zu 1,5 cm lang sein. So zumindest laut Informationen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Erdlöcher. Also da, wo diese Cache-Dosen oftmals sind. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. den Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.